uns auf der Straße in einer blutigen Schlacht gegen unsere Feinde, die uns zu Brüdern hat gemacht. Hör den Ruf nach Freiheit, wie er durch die Gassen hallt. Sieh dem Gegner ins Gesicht, im Kampf für die Wahrheit, das ist Pflicht. Komm, wir kämpfen zusammen gegen das System. Erzählt die brennenden Straßen die Flamme der Freiheit. Und trotz Tränen, Gasgranaten sich das Volk befreit. Unser Traum von Freiheit wird in Erfüllung gehen, wenn wir entschlossen und fest zusammenstehen. Unser Traum von Freiheit wird in Erfüllung gehen, wenn wir gemeinsam auf einer Seite stehen. Zwischen Qualm und dunklen Schwaden halt ein Ruf der Freiheit. Sieh dem Gegner ins Gesicht, im Kampf für die Wahrheit, das ist Pflicht. Reiß dich los, dass deine Kette bricht, sei dazu bereit. Wenn Zweifel fallen zur Gewissheit werden, wartet auf dich die Freiheit. Komm, wir kämpfen zusammen gegen das System. Erzählt die brennenden Straßen die Flamme der Freiheit. Und trotz Tränen, Gasgranaten sich das Volk befreit. Unser Traum von Freiheit wird in Erfüllung gehen, wenn wir entschlossen und fest zusammenstehen. Unser Traum von Freiheit wird in Erfüllung gehen, wenn wir gemeinsam auf einer Seite stehen. Gemeinsam